an anders als die anderen, fast so anders wie im Märchen. Eine Welt, die uns bewertet. Ich vertraute mir dein Kreativität, was mich störte. Let's go.